Die Frau dort auf der Treppe mit dem goldenen Haar ist ne wirklich nette. Ich frag mich, wie sie früher wohl war. So filigrane Arme, ihr Schritt wie ein Modell. Läuft sie mit den Dosen, ich trinke nur noch schnell. Ich öffne noch ne Dose und falle auf die Knie. Ich wisch mir noch den Schaum ab, sowas hatte ich noch nie. Oh, sag mir, Auge, Auge, Auge, wie hast du das gemacht? Wie hast du diese Rassefrau bloß? Eine kultivierte Frau. Doch zurück zu unserem Thema, liebe Leute hier. Es geht nicht um Helene, es geht um